Genau, wenn wir das gewusst hätten. Wir haben eben gerade überlegt, ob wir eine Gruppenkarte kaufen, aber wir waren ein paar Leute zu wenig. Ja. Die muss man haben. 15 hätten wir sagen müssen, wir waren aber zu wenig. You know.